Kapitel 48. Geld ist nicht das Problem. Beim Lesen all dessen, was ich geschrieben habe, fragst du dich jetzt vielleicht, ob Geld im Leben eines Christen ein Problem ist. Wie könnte Geld das Problem sein, wenn Gott uns doch materiell segnen möchte? Deshalb ist es wichtig, dass wir die himmlische sowie die irdische Sichtweise zu diesem Thema verstehen. Gehen wir zu 1. Timotheus 6, 10. Dort heißt es: Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Die Bibel sagt hier nicht, dass Geld das Problem ist. Das Problem ist die Geldgier. Liebe Gott und benutze Geld. Dann wird es dir gut gehen. Liebe Geld und benutze Gott, dann wirst du dicke Probleme bekommen. Wie sollten wir uns vor Geldgier schützen? Die Bibel gibt uns dazu in 1. Timotheus 6,11 ganz klare Anweisungen. Du aber, O Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Beachte, dass Paulus hier nicht sagt, dass wir vor Geld fliehen sollen. Warum solltest du vor etwas fliehen, was Gott dir gerne geben möchte? Wir sollen fliehen vor der Gier nach Geld. Gott weiß, wenn wir uns der Liebe nach dem Geld hingeben, wird sie anfangen, unsere Herzen gefangen zu nehmen. Aber unsere Herzen sollen allein Jesus gehören. Vielleicht fragst du nun, wie kannst du so fest an Wohlstand glauben und daran, dass Gott uns segnen möchte, und jetzt einen ganz anderen Ton im Buch anschlagen? Ich tue das, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Gott uns segnen und Wohlstand schenken möchte. Diese feste Überzeugung macht es mir leicht, gemäß dieser Schriftstellen zu leben und vor dem Verlangen nach Reichtum zu fliehen. Gott lieben und das Geld benutzen. Je mehr wir Gott lieben und ihn von ganzem Herzen suchen, indem wir Jesus leidenschaftlich nachfolgen, desto mehr werden wir alle die Segnungen Gottes genießen können. Du kannst die Segnungen, die er dir gibt, nur wirklich genießen, wenn dein Herz völlig frei von Geldgier ist. Die Bibel warnt uns ein weiteres Mal sehr deutlich in 1. Johannes 2, 15-17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. In Vers 15 sagt Gott, dass, wenn wir die Welt lieben, die Liebe des Vaters nicht in uns ist. Gott möchte, dass seine Liebe ungehindert durch uns fließen kann und er sich durch uns in seiner Liebe und Großzügigkeit einer sterbenden Welt offenbaren kann. Was können wir tun, wenn die Liebe nach der Welt oder nach den Dingen der Welt unsere Liebe für den Vater in unseren Herzen erstickt hat? Möchte Gott, dass wir materiellen Segen genießen? Nach intensivem Studium der Bibel kann diese Frage nur mit Ja beantwortet werden. Wenn Gott möchte, dass wir materiellen Segen genießen, warum werden wir im Neuen Testament dann immer wieder ermahnt, darauf zu achten, Geld gegenüber eine korrekte Herzenshaltung zu haben? Es macht mich traurig zu sehen, wie viel Zeit, Gebet und Energie Menschen in das Thema Geld investieren. Als Nachfolger Christi sollte das in unserem Leben nicht diesen Raum einnehmen. Schauen wir uns an, was Paulus in 1. Timotheus 6, 17 sagt. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Es heißt hier ganz klar in der Bibel, dass Gott uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Wir sollen den materiellen Segen, den Gott uns gibt, mit einem Herzen voller Dankbarkeit genießen, weil er von ihm kommt. Der Vater der Wohlstandsbewegung in den USA. Kenneth E. Hagin, der in den USA und vielleicht auch weltweit als Vater der Glaubensbewegung angesehen wird, wird auch als Pionier der biblischen Wohlstandsbotschaft angesehen. Kurz vor seinem Tod war er sehr betroffen über die Geldgier im Leben vieler christlicher Leiter. Er rief die bekanntesten Namen der amerikanischen Glaubens- und Wohlstandsbewegung zu einem speziellen Treffen zusammen und tadelte sie, weil sie die biblische Lehre über Wohlstand verfälscht hatten und geldgierig geworden waren. Er schrieb folgendes: Setze niemals Geld an die ersten Stelle. Als der Herr mir das erste Mal erschienen war, sagte er zu mir: Achte auf deinen Umgang mit Geld. Viele, auf die ich meinen Geist gelegt und die ich in den Dienst berufen habe, haben angefangen, ihren Fokus auf Geld zu richten und haben die Salbung verloren. Wir wollen unseren Sinn nicht auf Geld richten und die Salbung Gottes auf unserem Leben verlieren.